Und jetzt wünsche ich sehr viel Spaß. Plan B mit Klaus 4. Eins live. Plan B mit Klaus 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Gaga. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you they got it made. exchanging all precious gifts. But you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone. Gaga, geh in die Stadt. Seit Tagen höre ich nichts anderes. Geh in die Stadt. Du existierst nicht mehr. Bekannte, Freunde, meine Frau, alle drängen mich, ich soll in die Stadt gehen. Es stimmt, ich existiere nicht. Ich bin ein Fabelwesen. So wie Lady Gaga. Meine Papiere sind abgelaufen, mein Ausweis. Und ohne diese sogenannte Fleppe bist du nichts. Oh ja, ich gehe in die Stadt. Betrete einen Photoshop und bitte um Anfertigung einiger Passbilder. Mund zu und den Kopf bitte ein wenig höher, sagt die Angestellte, als ich Platz genommen habe. Es ist Montag. Ein Blue Monday, ein blauer Montag. Dazu ein Bloody Monday, ein blutiger Montag. Ja, schon beim Rasieren am frühen Morgen bin ich mit der Klinge an der Unterlippe hängen geblieben und habe geflucht wie ein Bierkutscher. Jetzt schließe ich den Mund wie befohlen und beiße etwas unbeholfen auf der Unterlippe herum. Prompt öffnet sich die Wunde erneut. Die Angestellte betrachtet die gerade geschossenen Bilder und sagt, sie bluten. Sie können kein Bild von sich als Passbild verwenden, auf dem sie bluten. Das ist nicht erlaubt. Möchten Sie ein Tuch? Sie reicht mir ein Tuch, macht neue Bilder. Ich zahle und ziehe ab ins örtliche Rathaus. Und weil es ein blutiger Montag ist und die Sonne scheint, besuche ich anschließend noch das nahegelegene Kaufhaus. Im zweiten Stock befindet sich die Tonträgerabteilung, CDs also, physikalische Tonträger. Es ist menschenleer hier oben, einsamer als auf einem einsamen Friedhof am Rande einer Geisterstadt. Inmitten der Abteilung hat man Tonträger mit einem nahezu ganz in Schwarz gehaltenen Cover meterhoch aufgeschichtet. Auf den ersten Blick hin kann man das Ganze durchaus für eine Art von Hünengrab halten. Erst bei näherem Hinsehen stelle ich dann fest, aufgeschichtet wurde hier in Wahrheit das neue Album von Lady Gaga, Born This Way. Na, das ist vielleicht ein Ding, denke ich. Don't wanna judge nobody. Don't wanna be judged. Don't wanna touch nobody. Don't wanna be touched. Don't wanna hurt nobody. Don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like the wise dirt. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them, like you have them do unto you. Don't wanna shoot nobody. Don't wanna be shot. Don't wanna buy nobody. Don't wanna be bought. Don't wanna bury nobody. Don't wanna be buried. Don't wanna marry nobody if they're already married. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do one to others like you'd have them, like you'd have them. Wanna be burned. Don't wanna learn. what I gotta unlearn. I don't wanna cheat nobody, I don't wanna be cheated. I don't wanna defeat nobody if they've already been defeated. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them, like you have them. I don't want to be winked at. Don't want to be used by nobody for a dumb man. Don't want to confuse nobody. Don't want to be confused. Don't want to amuse nobody. I don't want to be amused. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them. Say like you have them. Don't wanna be betrayed. Don't wanna play with nobody. Don't wanna be waylaid. Don't wanna miss nobody. Don't wanna be missed. Don't put my faith in nobody, not even a scientist. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You gotta do unto others like you have them. Gaga. Born This Way, Lady Gaga. Ganz so schwarz wie eben beschrieben ist das Albumcover am Ende nicht. Natürlich nicht. Zu sehen vielmehr ist eine Art Mensch-Maschine. Konkret eine Harley David, die nach vorne hin übergangslos mit der Büste von Lady Gaga verschmilzt. Ein Covermotiv, das man eher Hardrock oder auch Heavy-Metal-Bands zuordnen möchte. Wüsste ich es nicht besser, ich würde auf Joan Jett tippen, oder auch Susie Quattro. Und denke zusätzlich unwillkürlich an ein frühes Solowerk des Amerikaners Henry Rollins aus den 80er Jahren. Hot Animal Machine. Du musst halb Tier sein, halb Mensch, fordert Rollins da mit seiner bekannt rigorosen Art. Lady Gaga, Born This Way. Auch Steppenwolf lassen grüßen. Insbesondere ihr Song Born to be Wild, mit dem sie dem Kultfilm Easy Rider damals das musikalische Antlitz gaben. Geschrieben hatte den Song ein Mann namens Mars Bonfire, der nur zeitweilig als Keyboarder der Band Steppenwolf fungierte. Inspiriert zum Song hatte ihn ein gigantisches Poster in seinem Zimmer. Ein Motorrad war darauf zu sehen, dazu der Slogan Born to Ride. So ist das, wenn ein Mann in meinem Alter mit einem tiefen Schnitt in der Unterlippe sich das neue Album von Lady Gaga betrachtet. Statt sich in bizarr glänzenden Visionen um virtuelle Zukunftswelten und allerlei Twitter und Facebook bla bla und Gaga zu verlieren, landet er irgendwo im letzten Jahrhundert. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long. For that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Missverständnissen vorzubeugen. Ich habe rein gar nichts gegen Lady Gaga. Wäre dem so, könnte ich mich hier und jetzt problemlos in den gigantischen Haufen der aufgetürmten CDs hineinwerfen. Es müsste mir nicht peinlich sein. Niemand außer mir befindet sich in dieser Tonträgerabteilung des Kaufhauses. Sicher würde, angelockt durch den Lärm, irgendein Verkäufer wie aus dem Nichts heraus plötzlich auftauchen. Aber ich könnte dann ja sagen, jemand habe mir ein Messer an den Mund gehalten und mir befohlen, mich auf Lady Gaga zu stürzen. Wer eigentlich soll das alles kaufen hier? Wobei der Preis ja durchaus erschwinglich ist. 11,99 € kostet der Spaß. Das ist nicht so viel. Ich rechne mal durch. 2 Schachteln Zigaretten, 9 Liter Diesel. Oder aber grob geschätzt 5 Jerry-Cotton-Hefte mit dem immer gleichen Täterprofil. Stechende Augen, fliehendes Kinn, hohe, stark hervorstehende Wangenknochen. Denke ich und gehe mit einem Exemplar zur Kasse. Ja, ich kaufe. Die Arme. Ein wenig nämlich tut sie mir auch leid. So wie die Punks am Bahnhof, wenn es regnet und schneit. Und sie um 1 Euro fragen. Da lasse ich mich nicht lumpen, greife in die Tasche und schicke bestenfalls, so wie ein doofer Oberlehrer, noch ein »Könntest ja wenigstens mal Mundharmonika spielen« hinterher. Tonight, tomorrow night, well, all the thrill be gone. Tomorrow night, will it be just another memory? Or just another song that's in my heart to linger on. Your lips are so tender, your heart is beating fast, and you willingly surrender. So tender, your heart is beating fast, and you willingly surrender to me, but darling, will it last tomorrow night? Will you be with me when the moon is bright? Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. Hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ain't just like a woman, but you break just like a little girl. Lady Gaga. Normalsterbliche veröffentlichen ihre Alben mittlerweile hierzulande auf einem Freitag. Und sie an einem öden Montag. Würde Lady Gaga leibhaftig jetzt vor mir stehen, würde ich mit den Achseln zucken. Es tut mir leid, Frau Gaga, würde ich sagen, montags haben hier in diesem Land selbst die Friseurläden geschlossen. Scheiße, würde sie daraufhin vermutlich antworten und sich dabei durchs Haar fahren, von dem ich nicht weiß, ob es aktuell gelb, lila, blond oder grün ist. Aber wichtig ist es schon. Ein Titel auf dem neuen Album heißt Hair, ein anderer Scheiße. Und der ist inspiriert durch Techno-Nächte Made in Berlin. Scheiße. Aufgeschnappt vermutlich. Irgendwo zwischen Tür und Angel. Vorausgesetzt, dass es so etwas überhaupt gibt im Leben der Lady. Tür und Angel. Der Rapper Snoop konnte damals bei seiner freilich ersten Deutschlandvisite überhaupt dieses Land ähnlich gut verdichten. Deutschland, bei ihm war das nicht Scheiße, sondern BMW und Schäferhund. Zurück zum angesprochenen Titel. Track 7 innerhalb des Tracklistings. Einige Kritiken unterstellen, hier sei explizit ein Stück Berlin-Techno gebastelt worden. Dem ist nicht so. Der Song befindet sich inmitten einer arg schwächelnden Albumpassage mit jeweils etwas bemüht und hüftsteif wirkenden Refrain-Konstruktionen, bei denen vor allem die hastige Bassdrum völlig nervt. Fast kann man sich hier an diese leidvollen Pop-Schlager und sonst was Medleys des holländischen Projekts Stars on 45 erinnert fühlen. Im Song Herr nebenan von Scheiße tötet auch kaum hörbar Clarence Clemens auf seinem Saxophon. Ein Hühne von Kerl. So groß und hier so gar nicht maskulin, eher unauffällig wie ein Tambourin. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to the wanderer. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Thank you. take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Dies hier ist Musik aus dem Jahr 1973 zu einem Soundtrack des Films Pat Garrett and Billy the Kid. Verantwortlich dafür ist ein Mann, dessen Musik ich innerhalb dieser Sendung schon seit geraumer Zeit spiele. Gaga, Lady Gaga, Born This Way. So ein Tonträger ist eine verdammt irdische Angelegenheit. Eine Sache, ein Ding, ein Artikel, ein Produkt. Zugegeben, in der Rechtschreibung empfiehlt sich die sogenannte Großschreibung. Aber sonst? Irgendwann landet das Ding in den hinteren Regalen. Das alte Preisschild 11,99 wird ersetzt durch ein neues 4,99. Außerdem lässt sich der Inhalt eines Albums nicht täglich wechseln, austauschen. So wie ein Eintrag im Netz. Man kann tatsächlich darüber nachdenken, ob die Marke Lady Gaga durch Musik letztendlich nicht vielleicht entwertet wird. Das ist schon einigen so gegangen, so oder so ähnlich. Ich entsinne mich an einen lang zurückliegenden Konzertbericht im britischen NME über eine Show der Pet Shop Boys. Nicht irgendeine, ihre erste. Bis dahin nämlich hatte das Duo durch genial inszenierte audiovisuelle Kunst einen Olymp erklommen, der auf nichts anderes hinlief als Unnahbarkeit, Fiktion, Utopie. Und nun das. Die Pet Shop Boys live. Menschen mit zwei Armen und zwei Beinen, wie bitte, das sollen die Pet Shop Boys sein? Minutiös beschrieb der Verfasser in seiner Berichterstattung den heftigst einsetzenden Regen während der Show. Die plötzlich einsetzende Unruhe, den unerträglichen Matsch, dem das Publikum plötzlich ausgesetzt war. Jeder kümmerte sich um sein Schuhwerk, kaum einer hörte zu. Das war die makabre Entlarvung eines Mythos namens Pet Shop Boys. I pounded on a farmhouse looking for a place to stay. I was mighty, mighty tired. I'd come a long, long way. I said, hey, hey, in there, is there anybody home? I was standing on the steps, feeling most alone. When out comes a farmer, he must have thought that I was nuts. He immediately looked at me and stuck a gun into my guts. I fell down to my bended knees, saying, I dig farmers, don't shoot me, please. He cocked his rifle and began to shout, are you that traveling salesman that I have heard about? I said, no, no, no, I'm a doctor and it's true. I'm a clean-cut kid and I've been to college too. Then comes his daughter, whose name was Rita. She looked like she stepped out of the Dolce Vita. I immediately tried to cool it with her dad and told him what a nice, pretty farm he had. He said, what do doctors know about farms, pray tell? I said, I was born at the bottom of a wishing well. Well, by the dirt beneath my nails, I guess he knew I wouldn't lie. He said, I guess you're tired. He said it kind of sly. I said, yes, 10,000 miles today I drove. He said, I got a bed for you underneath this stove. Just one condition, you can go to sleep right now. That you don't touch my daughter and in the morning milk the cows. I was sleeping like a rat when I heard something jerking. There stood Rita looking just like Tony Perkins. She said, would you like to take a shower? I'll show you up to the door. I said, oh no, no, I've been through this movie before. I knew I had to split, but I did not know how. When she said, would you like to take that shower now? Well, I couldn't leave unless the old man chased me out, 'cause I'd already promised that I'd milk his cows. I had to say something to strike him very weird, so I yelled, I like Fidel Castro and his beard. Rita looked offended, but she got out of the way as he came charging down the stairs saying, what's that I heard you say? I said, I like Fidel Castro, I think you heard me right. Then I ducked as he swung at me with all his might. Rita mumbled something about her mother on the hill. As his fist had hit the icebox, he said he's gonna kill me if I don't get out the door in 2 seconds flat. You unpatriotic, rotten doctor commie rat. Well, he threw a Reader's Digest at my head and I did run. I did a somersault as I seen him get his gun and crashed through the window at 100 miles an hour and landed fully blast in his garden flowers. Rita said, come back, and he started to load. The sun was coming up and I was running down the road. Well, I don't figure I'll be back there for a spell. Even though Rita moved away and got a job at a motel, he still waits for me constant on the sly. He wants to turn me into the FBI. Me, I romp and stomping, thankful as I romp. Without freedom of speech, I might be in the swamp. Gaga, Lady Gaga, Born This Way. Ich rümpfe nicht die Nase. Ich bin nicht so einer, der auf arglose Dumpfbacken und glitzernde Großraumschuppen irgendwo in Strandnähe zeigt und dann sagt, übernehmt ihr bitte. Popmusik ist großartig. Übrigens auch ohne Provokation. Ich bin nicht der Meinung, Popmusik müsse ständig und überall etwas leisten und am Überbau feilen. Am Ende gerät sie ins Schwitzen darüber und beginnt zu riechen. Trotzdem, Provokation ist schon gut. Sie will freilich überlegt sein, wenn absehbar ist, dass wie hier eine nervtötende Bassdrum eh schon provoziert. Oh, diese verdammte Bassdrum. Judas. Für den hat Lady Gaga sich entschieden. Sie liebt ihn, den Verräter. Das ist ihre Provokation. Zumindest die, über die die Massenblätter derzeit berichten. Erinnern wir uns. 30 Silberlinge nach meiner Erinnerung hat der arme Teufel damals kassiert für seinen Verrat. Das ist nicht sonderlich viel, reicht nach heutigen Maßstäben nicht einmal für den Erwerb von gerade einmal 3 Lady Gaga CDs. Religion, Provokation. Diese halte ich mit Verlaub nicht für sonderlich gut gelungen, aber, so mag man einwenden, sie macht Sinn. Schon der Beginn des Albums nämlich setzt zunächst auf pastorale Orgelklänge und zumindest ansatzweise gospelartigen Gesang. Lady Gaga umarmt die Nacht. Dann gibt sie Vollgas. Ein klasse Start ist das. Nahtlos der Übergang zum nächsten Titel. Und dann, kurze Zeit später, Judas. Wer soll denn da noch vom Stuhl fallen? Übrigens, mir persönlich tat dieser Judas immer schon eher leid. Sein Verhalten menschlich, nur allzu menschlich. Und Jesus wusste zudem von vornherein Bescheid. Wie hat er noch gesagt? Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Thank you. Gaga, Born This Way, Lady Gaga. Ich, pardon, ja, hoffentlich geht das gut. Entschuldigt bitte. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die wissen mit Lady Gaga fast gar nichts anzufangen. Lady Gaga, kann man das essen? Hat mich letztens noch jemand gefragt. Ein anderer, ein Fan von Königsblau, er kann dir das Blaue vom Himmel herunterlügen. Letztens behauptete er steif und fest, der Schalker Keeper Manuel Neuer hätte einen Vertrag bei Westfalia Herne unterschrieben. Das verrate ich aber nur dir, sagte er mir. Judas, habe ich daraufhin zu ihm gesagt. Und neuerdings glaubt er, Lady Gaga sei in Wahrheit die Tochter von Bob Dylan. Anders, sagt er, sei es überhaupt nicht zu erklären, dass punktgenau einen Tag vor Dylans 70. Geburtstag ihr Album erschienen sei. Du bist Gaga, habe ich ihm daraufhin geantwortet. Gleich erzählst du mir noch, dass Yoko Ono die Schwiegermutter von Elvis Presley ist. Das ist einfach Gaga-esk. Gaga-esk? Fragte er und setzte eine arg besserwisserische Miene auf. Dieses Wort gibt es nicht. So groß ist sie nicht, dass man sie beugen könnte, so wie Kafka, Zappa, Dylan und den guten alten Karneval. Jetzt lass mal gut sein, sagte ich, sonst wird es am Ende tatsächlich noch karnevalesk. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talk-Radio mit Jürgen Domian. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. And see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. Changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay.